Alfred Kleppner, Wien 23, Auerwelsbachstraße 53, Wohnung von Alfred Kleppner. Alfred Kleppner wurde am 9.12.1903 in Wien geboren. Von Beruf war er Schauspieler mit dem Künstlernamen Alfred Alfner. Allerdings dürfte er kaum Arbeit bekommen haben, da er in der Zeit von 1930 bis 1938 im Männerheim in Wien 17, Wurlitzer Gasse 88 oder im Heim der Heilsarmee in Wien 3, Kolonitzgasse 21 wohnte. Er heiratete am 3.9.1929 Romana Tauber, geboren am 13.06.1909 in Lemberg. Er lebte aber bald von ihr getrennt und ließ sich scheiden. Bald heiratete er wieder. Seine zweite Frau hieß Stella Herzog, geboren am 8.2.1911. Er wurde am 11.11.1943 mit dem Transport 461 mit der Nummer 1041 durch die Gestapo nach Theresienstadt und am 19.10.1944 mit dem Transport ES mit der Nummer 92 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Über das Schicksal der beiden Frauen ist nichts bekannt. Sie dürften überlebt haben.